Ja, Sie. Mit Ihnen wollte ich eigentlich schon immer mal reden. Hören Sie zu. Meinen Sie nicht, Sie sollten jetzt endlich mal Schluss machen mit diesem linksradikalen Gedöns? Sagt er aus Industriekreisen, N30 und progressiv, dynamisch, mit Fantasie, aber sachlich. Der sagt, was wollen Sie eigentlich noch? Ihr habt doch ganz schön was erreicht. Die sind doch jetzt weg, die schwarz-braunen Reaktionäre. Passen Sie auf, jetzt flugt das. Die neuen Leute sind gut, linksliberal und weg mit den alten Zöpfen. Ja, mein Lieber, jetzt kommen die 70er Jahre, die 80er. Was meinen Sie, was da los ist? Da zählt nur noch Leistung, Leistung und nochmals Leistung. Wir müssen den Anschluss kriegen und Sie hören Sie zu. Ihr wollt euch drücken. So die bequeme Tour. Nee, mein Lieber, die Welt von morgen, die ist progressiv, dynamisch, mit Fantasie. Aber sag nicht, zum Beispiel sehen Sie sich Russland an, mein Lieber. Was die allein produzieren an Wissenschaftlern, was da gearbeitet wird. Die Wachstumsraten, gucken Sie sich die mal an. Und auch die Jugend und Intellektuellen vom Wegen, ich will nicht, ich mach da nicht mit. Das flippt da und da ist Zukunft. Aber Russland ist euch ja nicht links genug. Hören Sie zu, ich sag Ihnen was in Vertrauen. Vergesellschaftung, Dingsbums, Enteignung von Boden- und Großbetrieben. Das kriegen wir bald auch hier. Das geht nämlich gar nicht mehr anders. Wir, ich meine, die junge Garde der Industrie, wir sind überhaupt nicht dagegen. Was meinen Sie denn? Die alten Eigner, die Flixe und Apse, die halten den ganzen Laden nur bloß noch auf. Überhaupt, die Herrschaft der Amateure wird abgeschafft. Schauen Sie mich an, für uns zählen keine Tabus mehr. Privilegien können wir uns gar nicht mehr leisten. Nee, mein Lieber, die junge Garde, auch in der Industrie, ist progressiv, dynamisch, mit Fantasie. Aber sachlich, und Sie, hören Sie zu, Sie sind auf dem falschen Dampfer. Die Zeit der Postkutschen, Barrikaden und Klassenkämpfe, die ist vorbei. Und was habt ihr denn schon zu bieten? Wenn ihr mal am Drücker seid, ne? Das ganz große Schweigen. Wer von euch kann denn zum Beispiel einen Computer füttern? Ihr Kelten! Ihr wollt die Massen befreien? Von was denn? Von Kühlschränken, Eigenheimen und Autos? Nee, mein Lieber, die wissen Bescheid. Die blasen euch ein. Ihre Massen, die wollen geleitet werden und ihre Ruhe haben. Und das bieten wir. Die Industrie schafft ganze Armeen von Sozialpartnern und Verbrauchern. Und im Übrigen kann jeder machen, was er gerade will. Ihr, mein Lieber, im Jahre 2000 wird keiner mehr von euch sprechen. Da gibt es vielleicht schon Riesenstädte, ganz unter Wasser. Da leben die Menschen in Riesenmuscheln, Kolonien auf Mars und Mond. Auf zu den Sternen, Mensch! Beeindruckt euch das denn gar nicht? Das macht doch Spaß! Progressiv, dynamisch, mit Fantasie. Aber sachlich, ja, grenzen Sie nur. Ich sag Ihnen was, die Biochemie, da ist die H-Bombe gar nichts. Die wird uns alle verändern. Ja, grenzen Sie nur. Mit China wären wir auch noch fertig. Die sind gar nicht so blöd. Gucken Sie sich mal unsere Außenbilanz an mit China heute schon. Wir steigen jetzt auf den Weltmarkt um. Asien, Afrika, Lateinamerika, die wollen da auch bloß leben. Das sind Riesengebiete. Das wird alles erschlossen. Und zwar progressiv, dynamisch, mit Fantasie. Aber sachlich, ja, das alles weiß der aus Industriekreisen. N30, hören Sie zu, sagt er. Meinen Sie nicht, Sie sollten jetzt endlich mal Schluss machen mit diesem linksradikalen Gedöns? Nein, sag ich, meine ich nicht. Nämlich, das fängt erst jetzt richtig an. Eure Armeen beginnen zu meutern. Und ehe ihr sie ins Meer schicken könnt, in eure Riesenmuschel und zu den Sternen mit Biochemie und Haarbombe, und ehe ihr alles erschlossen habt, werden sie eurem Götzen mit Namen Imperialismus Stück für Stück die Zehen abbacken, die Füße abbacken, die Hände abbacken, den Kopf abbacken, die euch schon in Vietnam, in USA und bald auch hier und überall, und zwar progressiv, dynamisch, mit Fantasie, aber sachlich.